الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Herzlich willkommen. Wir werden inshallah ta'ala die wichtigsten Begriffe im Tawhid lernen, die jeder Muslim wissen sollte, die wichtig sind, dass wir sie richtig verstehen und verinnerlichen können. Und dieser Unterricht bzw. diese Unterrichtsreihe ist wichtig für alle Anfänger und all jene, die schon den Tawhid gelernt haben. Und vielleicht werden wir allgemein die Aqidah noch durchgehen. Erstmal muss man wissen, Al-Aqidah bedeutet, Barakallahu fikum, in der Sprache, etwas festzubinden. Und da kommt davon. Und die Gelehrten des Islams definieren Al-Aqidah, islamisch gesehen, das ist das, woran der Muslim glaubt, fest im Herzen, ohne Zweifel, an die sechs Säulen des Imans und was damit zusammenhängt. Die sechs Säulen des Imans bzw. der Aqidah sind der Glaube an Allah, den nennt man auch den Tawhid, das werden wir jetzt inshallah lernen. Dann der Iman, die Verinnerlichung, der Glaube an die Malaika, die Engel von Allah. Dann der Glaube an die offenbarten Bücher von Allah subhanahu wa ta'ala. Dann der Glaube an die Propheten und Gesandten. Dann der Glaube an die Auferstehung, yani an den jüngsten Tag. Und der Glaube an die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala, das Gute und Schlechte, das Süße und Bittere und alles, was mit diesen sechs Säulen zusammenhängt. Das ist Al-Aqidah. Und wir werden jetzt den ersten Bereich durchgehen, inshallah, möge Allah uns erleichtern. At-Tawhid. At-Tawhid bedeutet in der Sprache etwas eins zu machen. At-Tawhid, islamisch gesehen, bedeutet, wie die Gelehrten des Islams sagen, At-Tawhidu huwa ifradu Allahi ta'ala bil-ibadah. Das bedeutet, At-Tawhid ist, dass du Allah tabaraka wa ta'ala einzig machst in der Ibadah und alles, was ihm gebührt, speziell gebührt in den Taten und in den Namen und Eigenschaften. طيب. Was bedeutet diese Definition? Das heißt, dass man Allah tabaraka wa ta'ala einzig und allein macht in der Ibadah, bedeutet, dass wir niemanden anderes anbeten, außer Allah tabaraka wa ta'ala, aufrichtig nach der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und dass die Ibadah, die Anbetung, das Recht Allahs tabaraka wa ta'ala ist. Und man darf zwischen sich und Allah tabaraka wa ta'ala kein Vermittler nehmen. Und man muss alles ablehnen. Ja, jede Art, die einem anderen gewidmet wird, außer Allah tabaraka wa ta'ala, an Anbetung, muss man ablehnen. Man darf das Recht der Anbetung niemandem zuschreiben, außer Allah tabaraka wa ta'ala, einzig und alleine. Und wer jemanden mit Allah anbetet, ja, begeht Schirk, Beigesellung. Ja, und ist raus vom Islam. Beispiel, er wirft sich nieder vor irgendjemanden. Ja, er schlachtet ein Schaf für einen anderen, ja, außer Allah tabaraka wa ta'ala und andere Dinge. Also die Ibadah gebührt nur einzig und alleine Allah tabaraka wa ta'ala. Und wer neben Allah tabaraka wa ta'ala andere anbetet, der hat das gewaltigste Unrecht begangen. Die größte und schlimmste Sünde, die man begehen kann. Und ist raus vom Islam und ist ewig in der Hölle und alle seine Taten sind ungültig, wenn er so stirbt und nicht zurückkehrt, bevor er stirbt und bereut von seiner Tat. Allah sagt, Inna shirka la dhulmun azim. Wahrlich, der Schirk ist das gewaltigste Unrecht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam rezitierte die Aya: Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Diejenigen, die glauben und ihren Iman, ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit vermischen, diese haben die Sicherheit und sind rechtgeleitet. Als die Sahaba radiallahu ta'ala anhum das gehört haben, haben sie gesagt: O Gesandter Allahs, wer von uns macht sich nicht Unrecht oder tut sich nicht Unrecht? Gemeint ist, wer von uns sündigt nicht? Dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihnen, weil ihr müsst verstehen, das war schwer für die Sahaba, weil Allah sagt, diejenigen, die glauben und ihren Iman nicht mit Unrecht vermischen, diese haben die Sicherheit und sind rechtgeleitet. Und sie hatten Angst, weil jeder sündigt von uns. Also wenn wir sündigen, haben wir nicht die Sicherheit und sind nicht rechtgeleitet. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein, in dieser Aya ist das nicht gemeint. Sondern es gemeint, was Allah tabaraka wa ta'ala in Surat al-Luqman sagt, Surat Luqman, als Luqman zu seinem Sohn sagte, Inna shirka la zulmun azim. Wahrlich, der Schirk, die Beigesellung, ist das gewaltigste Unrecht. Warum Unrecht? Weil das Recht, also die Ibadah, die Anbetung, ist das Recht Allahs. Und wenn man diese Anbetung jemanden anderes zuschreibt, außer Allah tabaraka wa ta'ala, jemanden anderen anbetet, außer Allah tabaraka wa ta'ala, oder man sieht das als richtig oder okay, dass andere neben, dass andere neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet werden, ja, dass sie andere anbeten und das ist okay, dann ist das Schirk. Na'udhu billah. Man darf nicht mit dem Schirk zufrieden sein. Nein, du musst es als falsch sehen, dass man jemanden neben Allah subhanahu wa ta'ala anbetet und dass du neben Allah tabaraka wa ta'ala andere anbetest oder ein Vermittler zwischen dir und Allah tabaraka wa ta'ala nimmst. Denn es ist verboten und mit Einstimmigkeit, dass man mit dem Schirk, mit der Beigesellung zufrieden ist. Denn wer mit der Beigesellung zufrieden ist, begeht selber Schirk und ist raus vom Islam. Deswegen Allah tabaraka wa ta'ala sagt, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah vergibt es nicht, dass man ihnen etwas beigesellt, doch vergibt er das, was darunter ist. Ja? Deswegen muss man aufpassen, dass man Allah tabaraka wa ta'ala nichts beigesellt. So, dann gehen wir weiter. Also, At-Tawhid ist, dass man Allah tabaraka wa ta'ala einzig und alleine die Ibadah zuschreibt, ihn einzig und alleine anbetet. Ja? Keiner hat es verdient, angebetet zu werden mit Wahrheit, außer Allah tabaraka wa ta'ala. Okay, und wir sind unzufrieden, dass neben Allah tabaraka wa ta'ala andere angebetet werden. Wir hassen das. Wir verabscheuen das, weil Allah es hasst und verabscheut. Weil Allah es hasst und verabscheut. Dann sagt er weiter, وَكُلُّ مَا يَخُصُّهُ مِنَ الْأَفْعَالِ. Also die Gelehrten sagen, und alles, was speziell nur für ihn gebührt, an Taten. Da kommen wir insha'Allahu ta'ala gleich. Das ist die Rububiyya. Yani, dass Allah tabaraka wa ta'ala der Schöpfer, der Herrscher, der Lenker, der Verwalter ist und so weiter. وَالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ. Und die Namen und Eigenschaften. Was entnehmen wir, barakallahu fikum, aus dieser Definition, dass es drei Arten von Tawhid gibt? Erstmal die Tawhid der Ibadah. Oder wir können es gleich zusammenfassen. Die Säulen des Tawhid sind drei. Tawhid al-Rububiyya. Das sind die Taten Allahs, tabaraka wa ta'ala. Und hier geht es darum, dass er der Herrscher, der Lenker, der Verwalter, der Versorger, der Leben und Sterben lässt, der Schöpfer, tayyib. Und dafür gibt es sehr viele Beweise im Koran und in der Sunna. Ja. Wie Allah tabaraka wa ta'ala sagt, Lillahi mulku samawati wal ard. Allah gehört die Herrschaft in den Himmel und in der Erde. Und Allah tabaraka wa ta'ala ist der Verwalter, yudabbiru al-amr. Er verwaltet die Angelegenheit, minas samai wal ard, vom Himmel und der Erde. Ja. Und ebenfalls, dass Allah tabaraka wa ta'ala der Versorger ist. Ja, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Sag, wer versorgt euch in den Himmel und in der Erde? Die Eier. Und andere viele Ayats in diesem Bezug. Auch, dass Allah tabaraka wa ta'ala der Schöpfer von allen ist, sagt Allah, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. La yaquluna Allah subhanahu wa ta'ala yani. Ja. Wenn du sie fragst, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard, wenn du sie fragst, wer den Himmel und die Erden erschaffen hat, dann sagen sie was? La yaquluna Allah. Sie werden sagen Allah. Und Allah tabaraka wa ta'ala sagt, ala lahul khalqu wal-amr. Ihm gebührt das Erschaffen und der Befehl. Yani Allah ist derjenige, der erschafft, Allah ist derjenige, der halal macht, der haram macht, der gebietet, der verbietet. Das ist alles einzig und alleine Allahs tabaraka wa ta'alas Sache. Ja. In al-hukmu illa lillah. Nur, also das Urteil, ja, gebührt nur Allah. Niemand darf sagen, das ist halal und das ist haram, das ist erlaubt und das ist verboten, außer Allah. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala klar und deutlich im Koran. Und so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah ist Al-Hakim, der Richter. Walahu al-Hukum. Ihm gebührt einzig und alleine das Urteil. Ja? Yani, dass er nur halal macht, haram macht, gebietet, verbietet. Naam. Das ist Ar-Rububiyya. Das, was Allah tabaraka wa ta'ala Eins schon alleine gebührt an Taten. Er ist der Verwalter, er ist der Schöpfer, er ist der Lenker, er ist der Herrscher und so weiter. Und dann At-Tawhid al-Uluhiyya, auch genannt At-Tawhid al-Ilahiyya und man sagt auch At-Tawhid al-Ibada. Das ist das, was wir gelernt haben, dass die Ibada, die Anbetung nur einzig und alleine Allah tabaraka wa ta'ala gebührt. Und dann At-Tawhid al-Asma'i wa Sifat, der Tawhid in Bezug auf die Namen und Eigenschaften Allahs tabaraka wa ta'ala. Was bedeutet das? Das bedeutet, Allah hat sich beschrieben mit bestimmten Namen und Eigenschaften im Koran. Und ebenfalls hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn mit bestimmten Namen und Eigenschaften beschrieben, die authentisch überliefert worden sind. Das ist wichtig, authentisch überliefert. Ja? Wir bestätigen alles, was Allah tabaraka wa ta'ala für sich bestätigt hat oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam für ihn bestätigt hat. Und wichtig, was über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist, muss authentisch sein. Und das, was die ersten Generationen als authentisch gesehen haben und was die ersten Generationen geglaubt haben. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, diese Umma, yani die Muslime, werden sich in 73 Gruppen spalten. Alle sind im Höllenfeuer, bis auf eine. Daraufhin haben die Sahaba radiyallahu ta'ala anhum gefragt, wer ist diese eine Gruppe? Dann sagte alaihi salatu wasalam, das sind jene, die auf dem beharren, was ich heute bin und meine Gefährten. Ja, das bedeutet, dass sie glauben und handeln, innerlich und äußerlich in allem, ja, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten. Sei es in der Aqidah, in der Ibadah, in allen Punkten. Ja. Und hier speziell wichtig, wir sprechen hier über die Aqidah, ja, und was daraus resultiert. Ja, wie wir unsere Religion verstehen. Unsere Quellen sind der Koran und die Sunna nach dem Verständnis der Sahaba. Man sagt auch der Salaf, yani, der Sahaba, die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann ihre Gefährten und dann ihre Gefährten. Ja. Also sie haben das reinste Verständnis. Warum? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, die beste Generation ist meine. Dann die ihn folgt, dann diejenigen, die ihnen folgt. Yani die Sahaba, dann die Tabi'in und dann die Atba'u Tabi'in. Und da wir jetzt diese Begriffe nennen, wollen wir sie kurz erklären. Ein Sahabi ist jener, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam getroffen hat, sei es nur einen Moment, als Muslim und starb als Muslim, auch wenn dazwischen eine Abtrünnigkeit stattgefunden hat. Ein Tabi'i ist jener, der einen Sahabi getroffen hat, als Muslim, ja, und starb als Muslim. Und ein Tabi'i, ja, einer von den Atba'u Tabi'in, ist jener, der einen Tabi'i getroffen hat, als Muslim und starb als Muslim. Auf diesen drei Generationen baut unsere Aqidah. Und natürlich, ohne Zweifel, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann die Sahaba, dann die Tabi'in, dann die Atba'u Tabi'in. Nein. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Generationen zu den besten Generationen erklärt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ihr sollt auf meiner Sunna, auf meinem Weg, auf meinen Glauben, wie ich meine Religion genommen habe und gelebt habe, den Islam sollt ihr festhalten und wie meine Gefährten. Ja, also wie der Prophet und seine Gefährten. Und Tawhid al-Uluhiyya ist, dass man Allah tabaraka wa ta'ala die Ibadah einzig und alleine zuschreibt. Und dann Tawhid al-Asma'i wa Sifat, haben wir gesagt, ist, dass man Allah tabaraka wa ta'ala so beschreibt, wie er sich selbst beschrieben hat im Koran und auch wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn beschrieben hat in der Sunna. Yani, und in der Sunna gemeint sind die Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und da haben wir gesagt, es ist Bedingung, dass sie authentisch sind. Und authentisch, wer stuft sie authentisch? Die ersten Generationen. Ja, wir gehen zu den ersten Generationen. Ja, und dann weiter mit den Regeln, nämlich, dass man Allah tabaraka wa ta'ala nicht mit der Schöpfung vergleicht. Ja, wenn Allah sagt, er hat ein Gesicht, dann bestätigen wir, dass er ein Gesicht hat. Aber wir sagen nicht, sein Gesicht ist wie das Gesicht von einem seiner Schöpfung. Oder verähnlichen, oder sagen ein Gesicht oder auch die Eigenschaften. Das gilt jetzt nicht nur für das Gesicht allgemein, diese Regeln gelten auch für alle anderen Eigenschaften. Ja, dass sein Gesicht oder seine Hände nicht den Händen von seiner Schöpfung ähneln. Noch verleugnen wir, was er selbst sich zugeschrieben hat oder sein Gesandter. Noch fragen wir nach dem Wie, ja, yani wie ist Allahs Gesicht? Das können wir nicht wissen. Warum, werden wir gleich verstehen. Und wir schreiben nicht Allah subhanahu wa ta'ala das ab, was er sich selbst zugeschrieben hat. Bestätigen alles. Warum? Allah sagt, Laysa kamithlihi shay, وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Nichts ist ihm gleich und er ist As-Sami', der Hörende, und Al-Basir. Ja, Afwan, As-Sami', naam. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, yani er ist der Allhörende und Allsehende. طيب. Allah sagt hier, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Nichts gibt, nichts ist ihm gleich. Und Allah sagt, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ, yani, und nichts war ihm jemals gleich. Bedeutet, nichts war ihm jemals gleich, ist ihm gleich und wird ihm gleich sein. Subhanallah. Und wenn es kein Beispiel gibt, ja, weil die Gelehrten sagen, um etwas zu vergleichen, brauchst du ein Beispiel. Und in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala gibt es das nicht. Okay? Yani, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er hat Hände, dann bestätigen wir den Begriff, Hände und diese Eigenschaft. Aber wie diese Hände sind, fragen wir nicht, denn die Wirklichkeit von den Händen kennt niemand außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und noch eine wichtige Regel, wir schreiben alle Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala zu, wie es ihm gebührt, subhanahu wa ta'ala. Okay? Und das ist der Tawhid. Diese drei Arten des Tawhid musst du erfüllen, an sie glauben, nach ihnen handeln. Sonst ist dein Tawhid nicht gültig. Was resultiert daraus? Erstmal muss man wissen, dass der Tawhid, ja, die erste Botschaft war, zu der die Propheten und Gesandten gerufen haben. Von Adam bis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Zweitens, At-Tawhid ist die Grundlage des Islams. Allah nimmt keine Tat an, außer mit dem Tawhid. Und der Islam ist der Tawhid. Allah tabaraka wa ta'ala sagt, Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Die Religion bei Allah ist nur der Islam. Und Allah sagt, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Wer eine andere Religion außer den Islam will, so wird sie niemals von ihnen angenommen und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Ja? أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ. Wahrlich, Allah gebührt die aufrichtige Religion. Ja? Wir dürfen niemanden neben Allah tabaraka wa ta'ala anbeten. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Ja, und das ist das Recht Allahs. Dient Allah und gesellt ihm nichts bei. Und alle Propheten und Gesandten ruften zu dem Tawhid. Nämlich, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُ اللَّهَ وَجَتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Wir sandten in jeder Gemeinschaft Gesandte, die predigten, dient Allah und meidet den Tawhid, meidet den Schirk. Und der Tawhid ist das Recht Allahs. Wie im Hadith von Mu'adh, er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, also Mu'adh sagte, kuntu radif an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Ich war hinter dem Prophet sallallahu alaihi wasallam gesessen oder hinter dem Prophet sallallahu alaihi wasallam auf einen Himar, auf einen Esel. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adh, atadri ma haqqullahi ala al-ibad? Weißt du denn nicht, o Mu'adh, was das Recht Allahs ist gegenüber den Dienern und das Recht der Diener gegenüber Allah? Er sagt, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Recht Allahs ist, dass der Diener ihn anbetet und ihm nichts beigesellt. Und wenn er das tut, dann was resultiert daraus? Dass er das Paradies bekommt. Na, طيب. Und At-Tawhid, sagen die Gelehrten, ist das Gewaltigste, was Allah tabaraka wa ta'ala den Dienern befohlen hat. Und At-Tawhid ist, warum Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat. Oder ist der Sinn unseres Lebens. Yani, dass wir Allah einzig und alleine anbeten, wie Allah tabaraka wa ta'ala es will. Auf die Art und Weise, wie Allah subhanahu wa ta'ala will. Nämlich, dass wir Muslime werden und Allah tabaraka wa ta'ala so anbeten, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam Allah angebetet hat, mit Aufrichtigkeit. Allah sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Und hier als Nutzen, die Ulama sagen, wer den Tawhid vervollständigt, ja, also den vollständigen Tawhid, denn es gibt Tawhid, der unvollständig ist, ja, der den Asl nicht schadet. Das heißt, derjenige, der den Tawhid, ja, so praktiziert, wie wir ihn definiert haben, ja, und frei ist vom Folgenden, vom Schirk, ja, dass er neben Allah subhanahu wa ta'ala andere anbetet, frei ist vom Kufr, vom Unglauben, frei ist von den Sünden und frei ist von den Bid'a, yani den Erneuerungen im Dien. Wer diese vier Sachen nicht begeht, hat den vollständigen Tauhid. Ja, hat den vollständigen Tauhid. Ja, und natürlich, er praktiziert, was Allah ta'ala ihm geboten hat. Ja. Dieser hat den vollständigen Tauhid, von dem die Gelehrten sagen, wer diesen vollständigen Tauhid hat, wird ins Paradies eintreten, ohne Abrechnung und Strafe. Wer jedoch Sünden begeht, hat nicht den vollständigen Tauhid, sondern er hat Fehler im Tauhid, doch sein Tauhid ist gültig. Sein Tauhid ist richtig, aber er hat nicht diese Sicherheit von demjenigen, der den vollständigen Tauhid praktiziert. Aber wer den großen Schirk macht oder den großen Kufr, sein Tauhid ist ungültig. Was bedeutet das? Das bedeutet zum Beispiel, jemand betet neben andere, also Afwan, jemand betet neben Allah subhanahu wa ta'ala andere an, so ist sein Tauhid ungültig. Yani er macht Sujud zu einem anderen außer Allah. Jemand verleugnet etwas vom Buch Allahs, sein Tauhid ist ungültig. Das meine ich mit dem Kufr. Tayyib. Deswegen muss der Muslim frei sein vom Kufr, vom Schirk, von den Sünden, von dem Bid'a. Wenn er das hat und den Tauhid richtig so praktiziert, hat er ein Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala, dass sein Eintritt ins Paradies ohne Strafe und Abrechnung sein wird. Begeht er jedoch etwas von den vier Dingen, wichtig, ja, kommt es darauf an, was er begeht, denn es gibt Dinge von diesen vier, die wir genannt haben, die den Tauhid einer Person schaden. Gibt es Dinge, wenn er sie begeht, dann ist sein Tauhid komplett ungültig, er ist raus vom Islam. Oder es gibt Dinge, die er begeht, sein Islam ist gültig, sein Tauhid ist gültig, aber er ist nicht vollständig und er hat nicht diese Sicherheit, die vollkommene Sicherheit und Rechtleitung, die Allah subhanahu wa ta'ala in der Ayah versprochen hat, wo Allah sagt, und damit schließen wir ab, diejenigen, die glauben und ihren Iman nicht mit Ungerechtigkeit vermischen, diese haben die Rechtleitung und sind Afwan, diese haben die Sicherheit und sind rechtgeleitet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Ungerechtigkeit, die hier gemeint ist inna shirka la dhulmun azim, wahrlich, der Schirk ist das gewaltigste Unrecht. Und da muss angemerkt werden, jeder, der den großen Schirk begeht oder allgemein den Schirk, ob er ihn wissend oder unwissend macht, so entschuldigt ihn dies nicht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.